Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kleiner Cast, der Podcast von Kleiner 3. Ein Podcast, wo wir über alle möglichen Herzensthemen von Politik bis Popkultur sprechen. Ich bin Anne und ich habe heute wieder einen Gast im Gespräch und das ist die Katja. Hallo. Hallo Anne. Hi. Du bist uns quasi zugeschaltet, wenn man das so sagen kann, aus Graz in Österreich, richtig? Genau. Ja, und erzähl doch einfach mal für all die Menschen, die dich jetzt nicht kennen, was du so machst. Da wird sich wahrscheinlich schon auch draus erschließen, warum ich eigentlich drauf gekommen bin, dich zu einem Gespräch einzuladen. Also im Internet treibe ich mich herum als krachbum.com mit dem Untertitel Lifestyle, Sex und Elternschaft. Also ich blogge über Elternschaft und Sexualität und im nicht-digitalen Leben, im analogen Leben bin ich Sexualpädagogin beim Verein Lebenslustzentrum für sexuelle Bildung und Gesundheitsförderung in Graz und arbeite seit 10 Jahren in Erwachsenenbildung, bin Genderforscherin und Mama auch noch. Also viel los bei dir auf jeden Fall. Ja. Und 10 Jahre machst du das schon so? Das ist natürlich. Ja, also 10 Jahre nicht als Sexualpädagogin, aber in der Erwachsenenbildung. Ja, trotzdem auch schon auf jeden Fall eine lange Zeit. Ja, genau. Und ich habe mich ja sehr gefreut, dich kennenzulernen, als ich letztes Jahr in Graz war für einen Vortrag. Ich glaube, das war im Oktober. Und dann eben festgestellt habe, dass ich dich eigentlich schon kenne. Dieser klassische Fall von, wir kennen uns schon übers Internet und dann trifft man sich plötzlich offline. Das war auf jeden Fall eine sehr schöne Überraschung für mich. Und ich wusste zum Beispiel gar nicht, also ich wusste natürlich über die Themen, über die du schreibst, aber ich wusste gar nicht eben, für welchen Verein du arbeitest und solche Sachen. Und da dachte ich mir, das ist doch mal ein Thema, da müssen wir noch mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, weil was ich so mitkriege, gibt es, glaube ich, einfach echt immer noch sehr viele Vorurteile, gerade gegenüber Sexualpädagogik, speziell noch mal für Kinder und Jugendliche. Und da würde mich natürlich aber auch erstmal interessieren, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? Also wie bist du in diesem Beruf gelandet? Weil ich würde jetzt mal sagen, das ist jetzt nicht so der klassische Beruf, den man bei der Berufsberatung direkt vorgeschlagen bekommt. Nein, nicht. Also es ist jetzt, man wird nicht als Sexualpädagogin geboren. Ah, sehr schön. ich habe ja schon gesagt, ich bin schon seit 10 Jahren in Erwachsenenbildung. Also ich habe ganz klassisch angefangen mit einem Pädagogikstudium, habe dann EDV-Kurse, also IT-Kurse gemacht, Microsoft Office und solche Dinge, also nichts, was mit Sexualität zu tun hat. Bin in den Frauenförderungsbereich gerutscht und habe mich immer mehr mit dem Thema Feminismus auseinandergesetzt. Habe dann noch Geschlechterforschung zu studieren begonnen in Graz und habe mich da dann nochmal stärker mit dem Thema sexualisierte Gewalt auseinandergesetzt und Konstruktion von Männlichkeit und überhaupt Körper. Und da kommt natürlich das Thema Sexualität auch drinnen vor. Und parallel dazu habe ich begonnen, sehr, sehr viele feministische Blogs im Internet zu lesen, wo ich das Gefühl gehabt habe, aber ein bisschen, wie soll ich es formulieren, elitär sind. Also für Menschen eher, die einen akademischen Background haben und wenig für meine Eltern oder meine Großeltern, denen ich ja erklären muss, was Geschlechterforschung ist, zum Beispiel. Und da ich mich in meiner Arbeit sehr damit auseinandergesetzt habe, wie man verschiedene Wissensinhalte niederschwellig vermitteln kann, habe ich mir gedacht, ich würde gerne einen Blog schreiben, wo ich irgendwie die Themen aus der Geschlechterforschung niederschwelliger vielleicht rüberbringe und aber Thema aufhängen, das alle Menschen irgendwie betrifft, und Sexualität ist da so ein Thema. Und in der Recherche und in der Überlegung für diesen Krach-Bum-Blog habe ich mich dann auch begonnen weiterzubilden in Richtung Sexualpädagogik und Traumapädagogik. Bin dann parallel dazu auch noch schwanger geworden und das ist dann alles miteinander zusammengeflossen und hat dann schlussendlich dazu geführt, dass ich bei dem Verein, wo ich die Ausbildung zur Sexualpädagogin gemacht habe, auch zu arbeiten begonnen habe. Ah, super. Das ist die Geschichte meiner Sexualpädagogik-Werdung, so quasi. Und da bin ich jetzt seit einem Jahr circa. Aber den Verein gibt es schon seit 6 Jahren und der ist von einigen sehr engagierten Gender Studies Studierenden gegründet worden, die den Anspruch hatten, etwas zu machen, das nicht nur sich an Burschen und Mädchen richtet, sondern das alle mit einschließt. Also das auch so diesen Queer-Gedanken dabei hat. Mhm. Wofür wir aktuell auch ein bisschen angegriffen werden, weil in den Medien immer wieder davon gesprochen wird, Sexualpädagogik der Vielfalt würde quasi die Jugendlichen verwirren, weil es gibt ja nun mal Männer und Frauen. Und so ist es halt. Und sonst nichts und alle sind und, hetero und so. Genau. Und für uns ist aber Vielfalt jetzt dann nicht nur alles, was unter LGBTIQA fällt, sondern auch einfach generell, Menschen sind vielfältig. Manche haben Behinderungen, manche nicht. Manche haben ein Elternhaus, das mit ihnen über Sexualität spricht, manche nicht. Die einen interessieren sie mit 12, 13 für Partnerschaft und Beziehung, andere sind wieder noch ganz kindlich. Also das ist also Sexualpädagogik der Vielfalt ist für uns wirklich ein sehr, sehr breiter Begriff eigentlich. Ja, finde ich auf jeden Fall einen guten und wichtigen Ansatz, ja. Und Vorurteile hast du noch gesagt? Also ja, du musst mir einfach unterbrechen, weil ich spreche mich gerade ein, merke ich. Nee, alles gut. Du sollst das ja hier alles erzählen. Dafür sind wir ja da. Ja, Vorurteile. Also das Vorurteil ist vielleicht das falsche Wort. Angst ist es vielleicht eher. Also das Lustige ist ja, wenn man jemandem erzählt, dass man Sexualpädagogin ist, dann gibt es zwei Arten von Reaktionen. Das eine ist eben dieses Ängstliche, wo Personen dann sagen, ah, interessant. Und sie würden am liebsten davonlaufen. Und dann so langsam zurückgehen. Genau, ja, also man hat so das Gefühl, sie stellen sich dir vor in einem Emma Peel Catsuit oder so mit Lack und Leder. Was ja jetzt nicht das Schlechteste wäre. Ja, oder dass man halt irgendwie die ganz argen Sachen macht, privat, aber ich meine, privates Sexleben hat ja überhaupt nichts mit dem Job an sich zu tun. Ja. Und die andere Variante ist, dass einfach alle Grenzen oder Schranken fallen und die dir Menschen, wie die dir einen Strafzettel eigentlich gerade ausstellen wollen oder die deine Balkontür gerade einstellen, von ihrem ganzen Leben erzählen und ihrer großen Liebe und das dann unterstreichen mit den Worten, meiner Frau habe ich das nie erzählt, aber ihnen sage ich es. Und es ist aber manchmal einfach echt heftig, weil einfach so wirklich Lebensgeschichten einfach abgeladen werden auf dir, ohne dass du das möchtest. Oder dir wildfremde Menschen erzählen über ihre Vasektomie und so weiter und so fort. Also endlich spricht jemand über Sexualität und der Person kann jetzt einfach alles erzählen, ob sie möchte oder nicht. Das kann aber wo man ja schon merkt, dass dieser Redebedarf eben bei weitem bei allen Altersgruppen durchaus da ist, ne? Ja, voll, voll. Also ich meine, das machen eher nicht Jugendliche, sondern erwachsene Personen, aber es ist echt spannend. Aber wie muss ich mir dann sozusagen deinen Arbeitsalltag vorstellen? Also jetzt mal abgesehen von den Leuten, die bei dir Balkontüren einbauen. sozusagen, wenn du das wirklich berufsbedingt mit dem Thema unterwegs bist, kann man da eigentlich von einem Alltag reden? Ja, oder? Schon. Also wir werden ja zum Beispiel gefördert dafür, dass wir Workshops in Schulen machen. Also das ist so die ganz klassische sexualpädagogische Arbeit, Schulworkshops. Also Schulen laden euch dann ein und genau. Ja. Und wir verbringen dann halt einen Vormittag mit den Jugendlichen und arbeiten zu den Themen, die sie interessieren. Wir haben kein ganz fixes Programm. Natürlich geht es um Verhütungsmethoden, natürlich geht es auch um die Entmystifizierung von Porno, also einfach so ein bisschen so ein Realitätscheck, was ist echt, was ist nicht echt, weil ganz viele Jugendliche davon ausgehen, dass es wie eine Dokumentation zu verstehen und nicht, dass es irgendwie so Fantasy halt auch ist und dass es einen Schnitt gibt und ein Drehbuch und dass dass es ja wirklich auch Drehtage sind und nicht nur einfach 15 Minuten die Kamera draufhalten. Aber es geht auch ganz viel um Liebe und Beziehung und wie kann das überhaupt funktionieren. Und man merkt ganz stark dieses diese Spaltung zwischen, ich bin jetzt verliebt und ich möchte mit jemandem zusammen sein, ich habe keine Ahnung, wie ich die Person ansprechen soll, und gleichzeitig habe ich pornografisches Material am Handy und frage mich, muss ich Oralsex haben, wie funktioniert Analsex und so weiter, und das klafft so auseinander. Und da versuchen wir halt sehr viel zu entlasten. Das ist so irgendwie die Hauptaufgabe, und natürlich auch viele, viele Informationen zu geben zu Verhütung, aber auch ganz stark dieses Konsensthema. Also, dass man nichts muss und immer beide einverstanden sein müssen. Und da ist das Strafrecht in Österreich mittlerweile auf unserer Seite, weil einfach alle sexuellen Handlungen, wo nicht beide Menschen einverstanden sind, mittlerweile strafrechtlich relevant sind. Und das war bis vor kurzer Zeit noch so, dass zum Beispiel sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz strafbar war, aber man durfte jemanden in der Öffentlichkeit auf den Hintern grapschen. Das war nicht strafrechtlich relevant. Und jetzt ist da es hatten aber wir in Deutschland überall eine ähnliche Diskussion dazu, genau. Ja. Also insofern, aber ich glaube, bei euch war das Gesetz trotzdem schon schneller durch, ne? Ja, es ist, glaube ich, erst seit 2016. Ah ja, also okay, seit 1.1.2016. Ähnlich dran, ja. Und ansonsten, außer den Schulworkshops, sind wir halt auch in Erwachsenenbildung tätig, bilden Sexualpädagogen und Pädagoginnen aus, und machen Vorträge mit Eltern, was machen wir noch? Wir sind auf pädagogischen Hochschulen, also wo die Lehrer und Lehrerinnen ausgebildet werden. Wir machen maßgeschneiderte Weiterbildungen für Einrichtungen, also auch zum Beispiel die im Bereich Behinderung arbeiten. Wir arbeiten auch mit den Klienten, Klientinnen oder Kunden, Kundinnen, das heißt irgendwie bei jeder Einrichtung anders. Sexualität als Lebensthema wirklich von mit Kleinkindpädagogen, Pädagoginnen arbeiten bis mit Menschen arbeiten, die mit älteren Personen oder mit Personen, die gepflegt werden, zu tun haben. Also das ist sozusagen immer altersgerecht und angemessen der jeweiligen Kontexte mit dem Thema umgegangen wird. So. Genau, und je nachdem, was halt gerade Schwerpunktthema ist. Ja. Und Arbeitsalltag ist halt dann, also wenn es ein Workshop ist, ist es relativ klar, aber sonst ist eigentlich kunterbunt gemischt, weil ja viel Öffentlichkeitsarbeit dabei ist und viel Vorbereitungszeit, je nachdem wer unsere Kunden und Kundinnen sind. Und ja, ist eigentlich schon eine sehr flexible Arbeit auch. Ja, stelle ich mir eigentlich auch sehr spannend vor, also auch ganz angenehm, dass das so abwechslungsreich dann ist. Aber gibt es eigentlich viele Vereine, sag ich mal, die jetzt so arbeiten, wie ihr das tut, oder seid ihr da recht neu? Also noch? Es gibt schon in Graz einige, die das, die sexualpädagogische Workshops machen, aber deren Hauptbrot ist es nicht. Also das sind halt Vereine, die sich sonst irgendwie die Mädchen- und Frauenberatung haben oder die Männerberatung machen oder die in einem Gesundheitsbereich tätig sind und auch Workshops anbieten. Und bei uns ist es eigentlich, weil wir ja diesen Untertitel Zentrum für sexuelle Bildung haben, bei uns ist es unser Thema. Also wir machen nichts anderes. Bei uns geht es immer um Sexualität. Ihr könnt an nichts anderes denken als Sex. Genau. Das klingt fast so, ja. Ist auch spannend, wenn wir uns, wenn sich Arbeitskolleginnen in ein Kaffeehaus setzen und dann über die Arbeit reden. Da gibt es dann schon manchmal sehr entrüstete Blicke vom Nebentisch, weil man einfach sehr gewohnt wird, Wörter wie Menstruation und Penis und Vulva in den Mund zu nehmen. Aber für andere Personen ist das halt nicht so. Und das kann sehr überfordernd sein, was für einen lockeren Zugang wir zu diesem Thema haben. Ja, aber das leitet tatsächlich gut zu meiner nächsten Frage über, weil ich dich mal fragen wollte, wo du denn eigentlich so die größten Defizite in Sachen sexueller Aufklärung und damit aber auch verbunden zum Beispiel Gewaltprävention siehst. Also wie müsste das eigentlich idealerweise zum Beispiel so ein Bildungsplan aussehen, damit dann wirklich auch so eine schamfreie und umfassende Aufklärung für alle überhaupt ermöglicht wird? Nee, ich glaube, schamfrei ist ein bisschen schwierig, weil in einem bestimmten Alter möchte man ja zum Beispiel mit Eltern nicht mehr über das Thema reden. Also da gibt es auch viele Studien dazu. Also ich glaube, die Scham wird man nicht ganz rauskriegen, aber das, was ich aktuell ein bisschen sehr schwierig finde, ist einfach so diese Polarität zwischen absoluter Tabuisierung. Also manche Bereiche werden einfach extrem ausgespart. Wenn man sich Berichterstattung über sexualisierte Gewalt anschaut und was für Wording da verwendet wird, finde ich auch Oh ganz ja. krass. Immer Und irgendwelche also, Sexverbrechen und alles, ja, und ne? diese Sexattacken und also ja, es hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun oder auch wie es mit der Mitosanial umgangen ist, mit dem Wort Erlebende von sexualisierter Gewalt. Das ist da überhaupt kein unaufgeregte Diskussion eigentlich möglich ist, sondern dass da sofort auch so eine Emotionalität drinnen ist oder eine Skandalisierung eigentlich auch immer. Und ja, und eben das einerseits dieses Tabu und andererseits dieser Skandal und auch diese ständige Präsenz von Sexualität durch Werbungen, die eigentlich, ich weiß nicht, für Joghurt, Brot oder was auch immer sind und nichts mit Sex zu tun haben sollten, aber diese Nacktheit und dieses Bespielen dieses Themas, aber auch wenn man sie anschaut, die Mode für 3-, 4-Jährige, also ich habe ja selbst einen Sohn und der hat sich für eine rosarote Jacke mit Äpfeln drauf entschieden, als er 2 war und die war halt natürlich in der Mädchenabteilung und die war bereits tailliert geschnitten. Und dann frage ich mich, wozu braucht ein 2-jähriges Kind eine taillierte Regenjacke? Und also es kommt schon relativ früh, dass diese, wie so ein Männersein, wie so ein Frauensein und auch mit diesem Attraktivitätsgedanken, das kommt schon relativ früh eigentlich, dass das übergestülpt wird. Und dazwischen ist ein riesengroßes Vakuum, wo aber nicht drüber gesprochen wird, wie kann Sexualität für mich sein und dieses überhaupt mit einem Partner oder Partnerin drüber sprechen, was mag ich, was mag ich nicht. Mag ich heute überhaupt Sex haben? Genau, dass Darf das auch ich? nochmal sich verändert, ne? Also, dass du nicht Ja, immer dasselbe sozusagen mögen musst, sondern dass sich das auch genau. entwickelt, ja. Und ich habe schon das Gefühl, dass es auch ein großes Tabu ist, in Partnerschaften zu sagen, dass ich heute keine Lust auf Sex habe. Dass man dann eher dieses, Das ist ja auch so naja, ein um klassisches eher. Stereotyp, gerade so heterosexuelle Beziehungen, ne? Die Frau, die dann irgendwie Kopfschmerzen vortäuschen muss, Genau. damit sie einen Grund hat. Also das ist ja echt so ein klassisches Ding, was du in Filmen und Serien zum Beispiel total oft noch siehst. Und es ist ja aber auch total traurig, also Ja, dass man das machen absolut, muss, absolut. dass man, weil einfach die nächste Turek-Studie rauskommt und sagt, die Deutschen haben so und so oft Sex in der Woche und die Österreicher und Österreicherinnen so und so oft. Und die Cosmopolitan schreibt, was man denn mit Mitte 30 schon alles erlebt haben muss im Bett. Und das ist ein irrsinniger Druck. Und der geht komplett daran vorbei, was Menschen wirklich für sich gerne mögen. Und das fehlt total. Also wenn man von einem Bildungsplan reden kann, dann wird es für mich eher darum gehen, das Lernen, eigene Grenzen wahrzunehmen, zu benennen, die von anderen zu respektieren, sich zu spüren und über Gefühle zu sprechen. Und das ist ja etwas, was kleine Kinder eigentlich lernen sollten. Und deswegen fängt für mich sexuelle Bildung eigentlich schon ganz, ganz früh an, aber nicht, wo es direkt jetzt um Erwachsenensexualität geht, sondern um die Basics, wie lerne ich meinen Körper zu lieben und anzunehmen? Wie spüre ich mich eigentlich? Also das fängt für mich eher dort schon an. Und das ist halt auch Gewaltprävention. Also die klassische Gewaltprävention in Bezug auf sexualisierte Gewalt sagt ja auch, Kinder müssen lernen, nicht nur wie ihre Geschlechtsorgane oder ihre Genitalien heißen, in einem korrekten Wording und nicht, wie es in Österreich zum Beispiel Lulu heißt, ja, Ach echt, okay. was eigentlich nur die Bezeichnung für Urin genauso ist, also geht es nur um diese Funktion, aber es gibt auch viele Ja. andere lustige Wörter. Also korrekte Benennung der eigenen Körperteile, aber auch über Gefühle sprechen können, die benennen können und dass sie Grenzen setzen darf, die mit meinem Körper zu tun haben und nicht jedem Onkel, jeder Tante ein Bussi oder einen Kuss auf die Wange aufdrücken muss, weil die Verwandtschaft das gerne hätte und sonst ist die Tante traurig. Also das haben wir ja dann schon bei emotionaler Erpressung und die funktioniert ja auch so, wenn es wirklich um Anbahnung zu Kindesmissbrauch geht, also wo ja ganz viel mit emotionaler Erpressung gearbeitet wird. Oh ja. Und dieses Nein sagen dürfen und in diesem Nein sagen gehört werden. Das sind so Bereiche, die halt auch in Aufklärungsbüchern für Fünfjährige vorkommen, ganz stark. Und auch dieses Selbstwert stärken und den Körper als Werkzeug auch wahrnehmen, nicht nur als etwas, das angeschaut wird, was bei Mädchen sehr oft sozialisationsbedingt der Fall ist, dass man halt sehr viel Lob dafür kriegt, wie man angezogen ist. Und das fällt mir selbst schwer bei kleinen Mädchen, die ein süßes Kleid anhaben, dieses nicht, darüber nicht zu sprechen, sondern über was anderes. Wohingegen halt eine andere Gruppe der Bevölkerung, nämlich Burschen, halt viel stärker in dieser Aktivität unterstützt werden. Und das muss man aufbrechen. Und da fängt eigentlich Gewaltprävention an. Also viel, viel früher schon als vor diesem ominösen Aufklärungsgespräch, das ja so eh nie stattfinden kann, weil sie alle Menschen mit dem Thema Sexualität in kleinen Portionen immer auseinandersetzen. Ja, das ist es ja und das ist auch das, was ich immer nicht verstehe, weil letztendlich, wenn man mit kleinen Kindern spricht oder ne, die mitkriegt, wie die aufwachsen, die Fragen rund um Körper, um den eigenen Körper und so, die sind ja auch schon viel früher da und die dann nicht zu beantworten oder immer so zu tun, als das muss dich jetzt nicht interessieren, das ist natürlich dafür prädestiniert, dass das alles dann irgendwann schief geht, ne? Ja, und dass ich auch mir keine Fragen mehr zu stellen traue. Und für Ja, Kinder ist ja. es einfach, die wollen ja wissen, wie die Welt funktioniert. Also wenn ich einem Kind erklären kann, wie eine Rakete funktioniert, ja, oder ein Zug oder irgendwelche ganz komplexen Dinge, dann kann ich ihnen auch zumuten zu sagen, da kommt ein Baby aus dem Bauch raus, aus der Vagina möglicherweise, oder sonst wird halt ein Schnitt in den Bauch gemacht. Also es gibt ja ganz tolle Aufklärungsbücher für Kinder, die wirklich einfach und verständlich sein. Und das, was sie noch nicht verstehen können, das blenden sie dann eh aus, genauso wie wenn erwachsenen Personen was erklärt wird, was ihnen zu komplex ist. Das schaltet man dann eh Ja. ab. Da sind wir eigentlich schon ganz gut vom Gehirn her so ausgestattet. Du hast es ja schon angerissen, also dass dort, wo du arbeitest, Liebenslust, dass du ja auch schon jetzt mittlerweile tatsächlich angegriffen werden. Also dass sozusagen nicht nur diese Angstsituationen entstehen, sondern wirklich auch Attacken damit verbunden sind. Wie ja, was passiert denn da genau? Und ich wollte dich auch noch mal fragen, weil ich das ja auch in Verbindung oft sehe in Deutschland mit ja, sag ich mal, der rechten Seite, was dann hier so die Demo für alle ist und solche Sachen, ne? Ich glaube, da habt ihr ja auch ähnliche Ableger, Ja, also wo du da sozusagen die Verknüpfung siehst. aktuell ist es so, dass wir von der FPÖ, was eine Partei ist in Österreich, dass es halt eine Anfrage gab Ja, an. quasi die österreichische AfD, nur dass die Ja, schon früher da waren. na, ich würde es jetzt nicht als AfD bezeichnen, aber es ist eine eher, also auf eher in einem rechten Spektrum zuzuordnen. Es ist zumindest nicht von ungefähr, dass die auch sich ganz gut miteinander verstehen. Durchaus, ja. Also, Ja. aber es gibt halt eine Anfrage, also es gab eine Anfrage im Februar an das Ressort, das uns fördert, warum denn sexuelle Bildung überhaupt gefördert wird. Und da waren wir medial präsenter, weil wir halt auch im Internet uns stärker präsentieren über das, was wir tun und mit den Methoden, die wir tun. Das wurde dann sehr, ja, also es gab auch eine Pressekonferenz dazu und die Landesrätin, die uns fördert und auch einige andere Vereine fördert, hat eigentlich ganz klar gesagt, dass sexuelle Bildung wichtig ist, dass das auch weiterhin gefördert werden soll, weil es eben eines der wichtigsten Punkte zur Gewaltprävention auch ist. Und in der Zwischenzeit kam aber eine erneute Anfrage bzw. ein Antrag der FPÖ, überhaupt die Förderungen uns gegenüber zu stoppen. Und die Medienberichte waren halt am Anfang schon sehr skandalös, ja, weil da geht es ja um Sex irgendwie. Mittlerweile muss man aber sagen, also wir haben nicht so sehr das Gefühl, dass es um uns geht, weil die Fördersummen ja auch nicht so groß sind. um die es geht, sondern Ja, wenn man die werden ja sie, oft eher aufgebauscht ja, dargestellt, ne? und wenn wir uns so anschauen, was in den letzten Jahren passiert ist, dass es halt auch so einen großen Wirbel drum gegeben hat, um den Grundsatzerlass zur Sexualpädagogik, der ist 2015 in Österreich, also wie sagt man da, publik gemacht worden. Also da geht es halt um das Unterrichtsprinzip der sexuellen Bildung, dass das irgendwie auf jeden Fall, so wie politische Bildung halt auch verankert werden soll, also dass es auf jeden Fall Sexualerziehung geben sollte in den Schulen. Da gab es auch schon einen großen medialen Wirbel, auch aus ähnlichen Kreisen, sage ich einmal. Also es gibt schon rechtskonservative Kreise, die sich immer wieder mit dem Thema beschäftigen, die auch immer wieder medial laut werden, wenn es um das geht. Es gab auch andere Vereine und Broschüren, die in der Vergangenheit schon angegriffen wurden von unterschiedlichen Seiten. Und wir vermuten mal, dass es da einen Zusammenhang gibt. Also fix können wir das nicht sagen, aber wenn wir uns die Diskussionen in Deutschland anschauen, wo du, wie du gesagt hast, Demo für alle und so, sie auch genau auf dasselbe Thema aufhängen, dann habe ich so das Gefühl, dass das überhaupt eine generelle Bewegung ist in Europa momentan. Also es wären ja viele, viele, viele Rechte, die wir uns in den letzten 30, 40 Jahren erkämpft haben, wieder versucht zu beschneiden, oder wo gerade große Diskussionen sind, wie Stichwort Homo-Ehe oder Abtreibung, und sich Parteien, die halt ein eher konservatives oder traditionelles Familienbild haben, das von einer heterosexuellen Kernfamilie ausgeht, sich ganz stark auf das stürzen und auch auf die Verunsicherung, glaube ich, die in der Gesellschaft schon da ist, weil einfach mittlerweile so vieles möglich ist und so vieles okay ist. Und es ist halt schwierig, wenn es nicht nur ein paar Schubladen gibt, sondern ganz, ganz viele. Ja, und man merkt es ja auch immer daran, dass sie oft dann so argumentieren mit, Kinder sollen halt dann nicht in der Schule aufgeklärt werden, sondern das ist halt so der Auftrag der Eltern zu Hause, wo aber klar ist, naja, wenn das wirklich so ist, dann passiert das vermutlich gar nicht oder zumindest nicht basierend auf biologischen Fakten zum Beispiel oder eben auch mit einem verständnisvollen Blick auf, nicht alle Kinder sind zum Beispiel heterosexuell. Ja, es ist, ich meine, ich finde es extrem wichtig, dass Eltern diese Verantwortung übernehmen, dass sie Sollte sich ja im besten eigentlich, Fall ergänzen. ja, dass sie sexuelle Bildung, also man kann ja ein Kind nicht sexuell bilden, weil das fängt einfach bei dem an, wo ich einem Kind erlaube, die Farbe rosa zu tragen oder nicht. Und das hängt ganz oft mit dem Geschlecht zusammen. Und natürlich, Das ist die eigentliche Frühsexualisierung, ja, ne, wenn man also so weil da möchte. geht, weil was stülpe ich am Kind über? Ich stülpe ihm eine sexuelle Orientierung über. Also wenn ich am Burschen oder am Jungen verbiete, was Rosarotes anzuziehen, was ist denn die Intention? Also da geht es ganz, finde ich, da geht es ganz oft um homophobe Tendenzen dahinter. Ja? Das Kind, ich könnte die sexuelle Orientierung eines Kindes beeinflussen, das kann ich nicht. Oder aber auch, wenn ich, also in Österreich gibt es so diese Aussage, auch andere Mütter haben schöne Söhne oder auch andere Töchter haben, auch andere Mütter haben schöne Töchter. Wenn man zu so Liebeskummer hat, und die werden halt immer in so einem heterosexuellen Kontext eigentlich ausgesprochen, da mache ich auch ganz klar, was ich für Haltung habe. Also ich habe ja selber immer Werte und die transportiere ich immer weiter und es ist egal, ob das Kind 2 oder 12 ist. Also man lernt ganz viel über Liebe, Beziehung und Sexualität und in welchem Rahmen sie funktionieren, so lange bevor man das Aufklärungsgespräch, das es so eh nicht gibt, halten könnte. Und Jugendliche und Kinder, die wachsen ja nicht nur im Elternhaus auf, sondern die verlassen das ja auch. Die sprechen ja auch mit ihren Schulkollegen und Kolleginnen. Die gehen ja auch ins Internet. Also die haben ja sowieso schon ganz viel Informationen. Das finde ich halt auch, also ich meine, in einer Zeit wie dieser, wo so ein einfacher Zugang zu eben dann bis hin zu pornografischen Inhalten auch besteht, da kannst du doch nicht sagen, da reden wir einfach nicht drüber. Also das ist mir halt unklar, wie das funktionieren soll. Ich meine, du hast es vorhin schon angesprochen, dass da auch viele den Zugang schon haben, aber eigentlich gar nicht wissen, was sie davon halten sollen. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn ihr dann darüber sprecht und erklärt, wo zum Beispiel Pornos herkommen, wie das funktioniert, dass da viele auch eher erleichtert sind. Ja, total. Aber es ist zum Beispiel ganz für Jugendlichen nicht klar, dass es auch eine Altersfreigabe für pornografisches Material gibt. Also, dass man eigentlich unter 18 das nicht sich anschauen darf und dass wir uns auch strafbar machen würden, wenn wir ihnen sowas zeigen. Und es ist ja nicht ohne Grund, also in Österreich war es zumindest, dass wenn man Kindern unter 14 pornografisches Material zeigt, dann fällt es unter Kindesmissbrauch. Also, und warum das so ist, das ist ihnen überhaupt nicht klar. Und sie sind ja auch total überfordert damit, also mit diesen Materialien, die sie sehen, weil sie es nicht zuordnen können. Je jünger sie sind, desto überforderter. Und man braucht ja gar nicht einmal selber das am Handy haben. Es reicht ja, wenn es der Sitznachbar oder die Sitznachbarin am Handy hat. Also ich kann ja Facebook und WhatsApp und was auch immer verbieten, aber das heißt ja noch lange, dass ich das nicht woanders sehe. Also ich habe auch als Volksschulkind Eis am Stiel bei einer Geburtstagsparty von einer Oh. Schulfreundin angeschaut. Oh ja, ich hatte auch immer ganz so Übernachtungspartys bei einer Freundin und dann haben wir immer diese komischen Softpornos, die auf Vox irgendwie samstags kamen, Samstagnacht, die haben wir dann teilweise geguckt. Oh, vollkommen absurd. Ja, Und mein, aber eben, der ich kann mich Zugang, und da erinnern, war es noch nicht mal Internet, ja, ne? eh, und ich kann mich erinnern, dass meine Eltern nicht wollten, dass ich mir Dirty Dancing anschaue, weil das ist erst ab 12. Oh ja. Was ich im Nachhinein habe ich das überhaupt nicht nachvollziehen können, weil da passiert ja quasi nichts. Aber ich habe mir eben Ja. heimlich Eis am Stiel angeschaut bei allen möglichen Gelegenheiten mit Kindern, die jünger waren als ich, weil wir das alle total spannend gefunden haben. Also man kann das ja nicht verheimlichen, finde ich. Und Kinder haben sowieso einen sechsten Sinn dafür, genau diese Inhalte irgendwo aufzuspüren. Und man Naja, das ist weiß dann das auch, Klassische, wenn es dir verboten wird, dann ist es halt erst recht spannend, ne? und man weiß ja auch, dass man dann nicht drüber reden soll. Also dieses Gefühl kriegt man ja schon auch mit. Und dann werden aber halt auch Irritationen nicht beantwortet. Ja, Und dann das glaube ich halt, stimmt. das muss so sein. Ja, und das ist halt, finde ich, schon ein bisschen kurzsichtig, wenn man sagt, Aufklärung sollte nur über das Elternhaus passieren, weil das ist de facto nicht möglich. Und Ja, Eltern haben ja eben. ohnehin mit der Werthaltung, die sie generell transportieren, eh einen großen Einfluss Ja. auf die Kinder. Also die werden jetzt, wenn sie in einem sexualpädagogischen Workshop sitzen, deswegen nicht ihr ganzes Weltbild, mit dem sie schon geprägt sind, komplett über den Haufen werfen. Es kann eine Ergänzung sein. Und wenn die Eltern eh schon drüber geredet haben, ja eben, da kann es eine Ergänzung sein und man kann Dinge zur Diskussion stellen. Aber für all die anderen Jugendlichen, mit denen niemand drüber gesprochen hat, für die ist es super, dass endlich einmal wer was dazu sagt. Und das kriegen Ja, und wenn wir. ich jetzt dran denke, was du am Anfang gesagt hast, dass eben auch viele Erwachsene dich auf das Thema dann ansprechen, wenn sie merken, du hast damit zu tun. Es wird ja auch wahrscheinlich viele erwachsene Eltern dann geben, die eigentlich da noch, sag ich mal, Aufklärungsbedarf haben und dann auch ganz dankbar sind dafür, dass es so ein Angebot wie von euch zum Beispiel gibt, oder? Ja, und es ist ja ganz oft in unterschiedlichen Kontexten, wo wir mit Erwachsenen arbeiten, also wo es gar nicht immer um, also wo es nicht immer um die Kinder geht oder wie sie mit den Kindern über Sexualität reden sollen, sondern auch andere Projekte, kommen dann oft welche dann so in der Pause noch und fragen, und ich habe ein Kind und es ist jetzt so und so alt und es hat das und das gefragt und wie soll ich darauf reagieren und war das richtig, was ich gemacht habe? Also es gibt ja doch eine große Unsicherheit, wie man was dann bewerten soll. Gerade wenn Kinder diese sogenannten Doktorspiele ausprobieren. Soll man das zulassen oder nicht? Und da gibt es auch bei Kleinkindpädagogen und Pädagoginnen, also gerade so in Deutschland heißt das, glaube ich, für die Kita, gibt es große Unsicherheiten darüber, wie man damit umgehen soll. Und wie geht ihr zum Beispiel mit dem Thema um, dass ja, dass es dann so, weiß ich nicht, auch Schimpfwörter gibt, die irgendwie sexualisiert sind? Also natürlich vor allem dann meistens für Mädchen und wahrscheinlich. Also wie redet ihr über das Thema, dass dann zum Beispiel so ein Wort wie Fotze wahrscheinlich schon existiert, aber eigentlich keiner so richtig weiß, was dahinter steckt? Also wir haben Wir haben ja unterschiedliche Methoden, mit denen wir mit den Jugendlichen arbeiten. Und eine Methode ist, bei einer Vorstellungsrunde Wörter zu sammeln, die ihnen zum Thema Liebe und Sexualität einfallen, die mit dem Anfangsbuchstaben des Namens zu tun haben. Das je nach Schulklasse kann man das machen. Kommt wirklich immer wirklich drauf an, wie sie drauf sind. Und dann kommen ja schon einige Wörter mal, je nachdem, welche Buchstaben vorhanden sind, und dann sammeln wir noch, was noch fehlt. Und teilweise fragen wir auch noch gezielt danach, ob ihnen auch Gefühle einfallen zu dem Thema und so weiter. Also man kann schon ein bisschen lenken, aber es kommen dann in dem Kontext irrsinnig viele Vulgärausdrücke halt natürlich auch dazu. Und meistens haben die Jugendlichen einen irrsinnigen Spaß dran, das einmal sagen zu dürfen, ohne dass das benotet oder bestraft wird. Und wir nehmen diese Wörter dann eigentlich immer für Reflexion her. Also einerseits dieses, was heißen bestimmte Wörter überhaupt? Ganz viel wird ja auch in den Raum geworfen als Frage. Also ich sag dieses Wort jetzt einmal, ganz klassisch ist zum Beispiel Doggy-Style, ja, also eine Sexstellung, wo die das Wort sagen, gar nicht unbedingt wissen, was es genau ist, aber sie haben das halt irgendwo gesehen. Sie haben das halt irgendwo gelesen und möchten schon irgendwie wissen, was heißt das jetzt, ja. Oder halt natürlich Fotze oder was auch immer kommt dann halt auch vor. Und wir reflektieren dann auch mit ihnen drüber, welche Wörter verwende ich, welchen Kontext und was haben die vielleicht noch für eine Konnotation. Also, dass sie jetzt zum Beispiel Vagina und Scheide ist was, was sie beim Arzt oder bei einer Ärztin sagen kann, aber das grundsätzlich der richtige Begriff für das weibliche Genital Vulva ist, aber sowas wie Fotze und so weiter sage ich halt auch, also das wird halt wirklich als Schimpfwort und abwertend benutzt. Wenn wir mit Jugendlichen zu tun haben, die Deutsch nicht als Muttersprache haben, dann merken wir mit solchen Übungen ganz oft eben, was haben die überhaupt für Wording, also was für Wörter haben sie überhaupt gelernt. Und da ist dann zum Beispiel das Wort Ficken ganz oft das einzige Wort, das sie gelernt haben, außer Sex, für Sex haben. Oh, wow, okay. Und das ist dann gar nicht bös gemeint oder vulgär gemeint, sondern das ist einfach das Wort, das sie gehört haben. Das heißt halt miteinander schlafen, aber miteinander schlafen kennen sie zum Beispiel ja nicht, deswegen verwenden sie es. Und da geht es dann halt auch darum, andere Wörter zur Verfügung zu stellen, um zu sagen, was das eigentlich bedeutet. Ja. Ja, und vielleicht auch schon mal klar zu machen, dass miteinander schlafen nicht immer nur Penis in Vagina ist. Ne? So. Das noch einmal. Also diese Begriffe, die dann kommen, nehmen wir auch her. Also wir versuchen sie immer so zu erklären, dass wir jetzt nicht von Mann-Frau-Konstellationen generell ausgehen, sondern von sexuellen Handlungen, und die kennen Männer mit Männern, Frauen mit Frauen und durchgemischt und wer auch immer miteinander haben, der diese Körperteile halt besitzt. Und ganz viel bei Sex läuft ja auch über Hände, die irgendwie da oft außen vor sind. Und bei der Übung zum Beispiel kommen dann halt auch manchmal wirklich Begriffe wie Vergewaltigung, wo wir, das ist ein Wort zum Beispiel, das wir dann meistens gleich mal als erstes hernehmen und sagen, und dieses Wort hat eigentlich nichts mit Sex in unserer Definition zu tun, weil Sex für uns etwas ist, wo beide Personen miteinander einverstanden sind, und bei dem Wort steckt ja das Wort Gewalt drinnen, und das ist strafrechtlich relevant und so weiter und so fort, um das abzugrenzen. Aber generell bewerten wir niemanden danach, was für Worte verwendet, und sagen, das sagt man nicht, also das darf man da nicht sagen, aber wir nehmen diese Wörter, mit denen wir uns nicht wohlfühlen, nicht zur Beschreibung von Geschlechtsorganen in den Mund. Also ich würde nie, wenn ich jetzt da über die Vulva sprich, würde ich persönlich nicht sagen, das ist die Muschi im Workshop-Kontext. Um mich um einem jugendlichen Jargon anzupassen oder so, das ist auch nicht authentisch. Ja. Das passt da nicht. Ja, das stimmt natürlich. Aber es gibt natürlich, also wir stellen den Jugendlichen ja frei, wie sie in unserem Workshop genannt werden wollen. Also sie schreiben sich halt ihren Namen auf ein Kärtchen drauf, und manche haben ja Spitznamen und manche glauben, sie sind besonders lustig und nennen sich dann halt Sexboy oder was auch immer. Und wenn es der Name ist, mit dem sie angesprochen werden wollen, dann tun wir das halt auch. Aber es ist meistens so, dass sie das eh relativ schnell auflöst und sich die betreffende Person dann gleich einmal doch den eigenen Namen raufschreibt. Ja, wenn du dann mehrfach als Sexboy angesprochen wirst, ich glaube, dann merkst du auch relativ schnell, dass es dann doch nicht so cool ist. Ja, und vor allem, es geht ja ganz oft um Provokation. Ja, Und wie klar. reagieren denn die da jetzt kommen? Ja, was dürfen wir sagen? Und wenn das einfach als total okay definiert wird oder also wenn immer unaufgeregter Umgang damit ist, dann ist dem schneller mal der Wind aus den Segeln genommen. Und da merkt man, dass wir auch wirklich über das Thema reden können, ohne ja, und dass man auch ernst genommen wird. Also es wird viel gelacht, aber wir nehmen halt die Jugendlichen in ihrer Lebenswelt ernst. Und Ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. ich glaube, das ist das Schwierige, was für Lehrpersonen sonst ist, wenn sie im Biologieunterricht über Sexualität reden. Sie müssen erstens die Jugendlichen also benoten und mit dem Gekichere geht man halt schwerer um, weil man möchte ja ganz gezielt Informationen vermitteln. Und bei uns ist eher so, dass wir mal schauen, okay, was gibt's denn für Wissen und für Fragen von den Jugendlichen und auf die gehen wir ein, aber nicht umgekehrt. Aber du hast es jetzt schon quasi gesagt, unaufgeregter Umgang damit. Das ist ein gutes Stichwort, um nochmal darauf hinzuweisen. Dadurch, dass ihr jetzt so angegriffen wurdet, habt ihr ja auch eine eigene Kampagne gestartet unter dem Schlagwort unaufgeregt. Kannst du da noch ein bisschen zu erzählen, was da so passiert und wie Ja. sind da vielleicht auch schon so die bisherigen Reaktionen drauf? Also grundsätzlich ist uns aufgefallen, dass das Thema Sexualität ja medial eben vor allem als Tabuthema oder als Skandalthema behandelt wird und auch gerade Sexualpädagogik. Wenn was darüber berichtet wird, dann immer in diesem, oh mein Gott, was machen die mit den Kindern? Aber es gibt eigentlich niemanden, der unaufgeregt über das Thema spricht. Weil es Das ist stimmt, ja. eben ein ganz normales Thema und es ist auch so das Ziel unserer Kampagne, eben einen Platz im Internet zu schaffen oder überhaupt gesellschaftlich einen Raum dafür zu schaffen, unaufgeregt über das Thema Sexualität zu reden, ohne dass man kichern muss, ohne dass man mit dem Zeigefinger wo drauf zeigen muss, ohne dass man, oh mein Gott, Gefahr schreien muss. Also ganz im Gegenteil zu dem, wie in den USA Sexualpädagogik oft vollzogen wird, also wo ganz stark dieses ist, aufpassen, da gibt es Schwangerschaften, das ist ganz böse und es gibt Geschlechtskrankheiten, das ist ganz böse. Deswegen am besten gar kein Sex. Diese Ja. Abstinence-Only-Classes, das ist auch ganz Und grauenhaft. es Also, zeigt ja. sich aber eh, dass gerade in diesem Bible Belt, wo ganz viel dieses Abstinence Only praktiziert wird, dass die Teenage-Schwangerschaften enorm stark vertreten sind. Tja. Und das weiß man auch also von Europa, dass je besser Jugendliche aufgeklärt sind, desto später ist eigentlich dieser Zeitpunkt des ersten Mals oder der ersten sexuellen Kontakte, weil einfach ganz viel von dieser Aufregung und des Verbotenen rausgenommen wird. Wenn ich weiß, worum es geht, ist es schon immer mehr so spannend. Oder dann kann ich ja besser meine Grenzen wahren und überlegen, will ich das jetzt überhaupt oder mache das jetzt nur, damit ich auch dazugehöre. Ja, und wie so oft bei Aufklärung Ja. dann am Ende eine informierte Entscheidung zu treffen und eben nichts übers Knie zu brechen, sondern Genau. klar zu sagen, wann will ich das, wann will ich das nicht, ne? Das ist ja, also finde auch gerade für weiblich sozialisierte, also für Mädchen noch mal ganz ganz, ganz wichtig, weil denen ja oft vermittelt wird, du musst jetzt hier ganz schnell, aber dann natürlich mit dem, aber dann auch wieder nicht zu viele irgendwie Partner zum Beispiel zu haben. Also diese Widersprüche, die damit auch noch verknüpft sind, überhaupt erstmal verarbeiten zu können. Und auch, also gerade so ein Thema wie Menstruation, wenn man das sieht, was sich im Internet auch immer wieder mal abspielt, wenn irgendeine Frau eine weiße Yogahose anhat mit einem roten Menstruationsfleck drauf, und auch dieses heimliche in Schulklassen Tampons weitergeben, also müsste man sich dafür schämen, dass man gerade menstruiert. Und dann bleibt einmal so ein Tampon irgendwie in der Klasse liegen und es gehört niemandem. Ja, oh Gott, so been there, ja. Und alle sind Ja. total betroffen. Ich kann mich erinnern, wie wir in der Hauptschule, also in der Sekundarstufe, einmal ein Tampon auf den Lehrertisch gelegt haben, einfach nur um zu schauen, wie die Lehrerin reagiert. Also, ich weiß nicht, ich finde Tampons sind gleich aufregender als für Jugendliche wie Kondome. Es ist, oh mein Gott, das hat irgendwas mit Sexualität zu tun. Und es ist total skandalös. Und wenn man aber mit dem ganz normal umgeht, weil es ist einfach, es gehört zum menschlichen Körper dazu, dann kann man da ganz viel Wind aus, ja, kann man auch wieder sehr viel Wind aus den Segeln nehmen. Und vor allem ganz viel Scham auch wegnehmen oder sich schlecht fühlen deswegen, weil man halt die Regel hat. Und ich habe ja ganz lang nur mit Frauen gearbeitet, als Kolleginnen, aber auch als Teilnehmerinnen in der Erwachsenenbildung. Und ich finde es auch dort spannend, dass eben Menstruation trotzdem kein Thema ist, obwohl ja alle menstruieren und immer wieder die Frage ist, bei Krankenständen, darf man jetzt jemanden wirklich gerade auch so in so einem Arbeitsmarktkontext darf man jemanden jetzt krank schreiben, weil die starke Regelschmerzen hat. Aber Stimmt, das wird ja auch gerade wieder diskutiert mit diesem Menstruationsurlaub, ne? ja, Was auch ein seltsames Wort dafür ist, aber ja. Urlaub, ja, das ist so wie Elternurlaub. Also Ja, genau. Du liegst da einfach auf der Couch und hast nichts zu tun. Und Ja. die andere Thematik, die ja auch sehr ausgespart wird oder wo sehr viel Aufregung dabei ist, ist immer Penislänge und Penisvergrößerung und was auch immer. Aber niemand spricht darüber, dass es unterschiedliche Kondomgrößen gibt. Und dass halt die Verwendung einer falschen Größe eben zu geplatzten, gerissenen Kondomen führen kann, zu ungewollten Schwangerschaften oder Übertragung von Geschlechtskrankheiten, weil niemand darüber spricht, dass es halt einfach so wie bei Strumpfhosen, die passen ja auch nicht jeder Person, auch wenn sie sich dehnen, Ja. passt auch nicht jedes Kondom auf jeden Penis. Und das ist auch immer, also das ist also mein privater Auftrag, Männer über dieses Thema aufzuklären. Das ist ja mein großes Aha, ja. Aber auch darüber kann man unaufgeregt reden, weil wir reden ja auch über Schuhgröße. Klar. Das Und stimmt, aber soll dann sozusagen diese Seite, wo ihr die Unaufgeregt-Kampagne habt, soll das auch so nachhaltig dann so ein Ort sein, wo solche Eindrücke gesammelt werden, wie man unaufgeregt über solche Themen sprechen kann? also Oder was? jetzt ist es vor allem, also es sind einfach auch viele Stellungnahmen drauf, zum Beispiel auch vom Ja. Karl-Heinz Valtl über die rechtspopulistischen Angriffe gegen aufklärerische Sexualpädagogik, die eben in ganz Europa zu beobachten sind, aber auch von Sexualpädagoginnen, was professionelle Sexualpädagogik bedeutet, also eben was passiert denn da wirklich? Und auch viele Statements von Jugendlichen, von Personen, die sich generell mit dem Thema auseinandersetzen, was ein unaufgeregter Zugang für sie bedeutet oder warum man eigentlich unaufgeregt über sexuelle Bildung sprechen sollte. Wir freuen uns, wenn online eine viel größere Diskussion zu diesem Thema stattfindet. Wenn medial, also wirklich auch in Printmedien, viel unaufgeregter über dieses Thema gesprochen wird und öfter darüber gesprochen wird. Also nicht nur immer, wenn was passiert. Über Sexualität wird ja Ja. meistens gesprochen, wenn Gewalttat passiert, aber sonst nicht. Oder es geht darum, wie man es richtig macht. Also diese klassischen Männer- und Frauenmagazine, aber nicht dieses, was es. Dass es halt auch wirklich ein Alltagsthema ist, ein ganz Ja. normales, wenn ich das Wort normal überhaupt in den Mund nehmen darf. Und unaufgeregt soll auch dazu anregen, auch im sozialen Umfeld mit Menschen drüber zu sprechen, ein bisschen mehr über Sexualität eben sprechen, und weil das tut man ja sonst auch nicht so wirklich. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Es gab vor der Zeit, ich glaube, im Zeitmagazin so einen Artikel, wo eine junge Frau berichtet hat, die eben speziell sich das zur Aufgabe gemacht hat, die Fragen rund um Sexualität für geflüchtete Männer zu beantworten. Genau. Und da fand ich eben sehr schön, weil sie eben diesen Raum geschaffen hat, das auch sehr dankbar angenommen wird, aber eben nicht nur dann am Ende von geflüchteten Männern, sondern eben auch von allen anderen Männern. Also wo auch nochmal klar geworden ist, dass das speziell nochmal Dieses Bild von Männlichkeit, dieses, du musst im Grunde automatisch immer alles wissen, genauso wie mit der Penislänge, ne, was du schon angesprochen hast. Wenn du das nicht weißt, dann bist du hier wieder so ein Schlappschwanz. Also diese ganzen Bilder, die damit verknüpft sind, fand ich, da hat das nochmal ganz gut rausgearbeitet, dass das auch nochmal ganz eng miteinander verknüpft ist, welche Geschlechter, wie Geschlechterstereotype da eine Rolle dabei spielen, dass der eigentlich ja lockere Umgang mit diesem Thema als auch alltägliches Thema ja auch verwehrt wird. Und ich habe so das Gefühl, also seit ich als Sexualpädagogin arbeite, das ist so einer der Kernpunkte, was gesellschaftspolitisch ist. Also da fließt irgendwie alles zusammen. Weil eben diese Geschlechterrollen, was da drinnen sind und so viel unterschiedliche Haltungen eben zu auch zu Kulturkreisen oder was auch immer, also was man jemanden überstülpt. Und es ist ja, also ich finde es immer sehr spannend, dass wenn Menschen eine nicht heterosexuelle Orientierung haben, dass dann Sexualität sofort immer auf dem Tablett ist, aber wir das extrem ausblenden, wenn es um Heterosexualität geht. Also wenn ich an meinem Arbeitsplatz ein Foto von meinem Partner aufstelle, ist es kein Thema. Aber wenn ich jetzt ein Foto von meiner Partnerin aufstelle, also ihr als Frau, dann wäre sofort das Thema, was mache ich im Bett? Und eigentlich ist das Thema aber auch da, wenn ich ein Bild von einem männlichen Partner da habe als Frau. Aber das blenden wir einfach aus. Oder wenn wir auf Personen treffen, die für uns so ausschauen, als wären sie nicht eindeutig männlich oder weiblich zuordnenbar, wird es sofort immer thematisiert. Oder wenn die Person dann noch sagt, dass sie transident ist, wird sie sofort danach gefragt, ob sie geschlechtsverändernde Operationen gemacht hat. Also ich meine, die würde nie auf die Idee kommen, meine Nachbarin nach ihren Genitalien zu befragen. Aber irgendwie. Ja, also ne, diese Intimsphäre, die dann wirklich komplett zur Diskussion gestellt wird, das Aber ist ja ganz, ganz vielleicht grauenhaft, ja. sollten wir öfter mit unseren Nachbarn und Nachbarinnen über Genitalien sprechen, damit das aufgebrochen wird. Ja. Vielleicht, Ja, na gute Frage, keine ja. Ahnung. Ich meine, ich habe da auch in meinem Buch ja zum Beispiel drüber geschrieben, dass es auf der anderen Seite, wenn hier junge Heteropaare mit ihrem Kinderwagen durch die Gegend laufen, dann ist eigentlich auch ziemlich klar, dass da sehr wahrscheinlich Sex im Spiel war, um dieses Kind herzustellen, sage ich jetzt mal. Aber da wird das nicht so thematisiert Na, und stimmt, skandalisiert ja. vor allem. Ne? Also diese am Ende wieder die Frage von, was ist die Norm und was wird als abweichend von der Norm verstanden, obwohl eigentlich klar sein sollte, dass das Spektrum einfach viel, viel größer ist als Heterosexualität. Eben, und man kann sie ja über Wurzelbehandlungen und eingewachsene Zehennägel unterhalten, aber ja nicht über Menstruation zum Beispiel. Was ist ja irgendwie. Wobei über Wurzelbehandlung möchte ich mich, glaube ich, auch nicht unterhalten. Also dann lieber über Menstruation. Aber eher noch, also in der Öffentlichkeit, dass man über einen Zahnarztbesuch spricht, als den Besuch von Gynäkologen irgendwie. Ja, das Also stimmt zumindest schon, das stimmt mit schon. Personen, die nicht weiblich sind, ja. Und wir sehen aber bei den Ja. Jugendlichen ganz klar, dass die oft diesen Filter noch gar nicht so haben. Also oft in also wir sind ja zu zweit in den Workshops immer, damit wir auch aufteilen können. Aber wir teilen jetzt nicht ganz strikt nach Geschlecht auf, sondern so, wie sich die Jugendlichen aufteilen möchten. Und manchmal gibt es Mädchen- und Burschengruppen, aber ganz oft ist das auch noch Themen. Also wenn sie die eine Gruppe viel stärker für das Thema Pornografie und was steckt denn da dahinter interessiert und die andere halt viel mehr für dieses Liebe und Beziehung und Briefchen schreiben und so. Und dann sind auch oft sehr gemischt, also sind auch oft gemischt geschlechtliche Gruppen. Und wir reden an sich, wenn jetzt Burschen-Mädchen-Gruppen sind oder so, eigentlich eh über dieselben Themen. Und es kommt überall Menstruation vor und es kommen überall Kondome vor. Und die Burschen sind extrem begeistert und interessiert, wie denn das mit dem Regelblut genau funktioniert und wie diese Tampons sich aufsaugen und was dann Menstruationstassen sind und also ganz selten, dass da ein Ekel dabei ist, sondern eine irrsinnige Faszination. Endlich redet einmal mit ihnen wer drüber. Ja. Ja. Ja, das glaube ich halt auch. Und also du hast es ja auch angesprochen, dass dann teilweise Jugendliche auf der unaufgeregt Seite zu Wort kommen. Ich Ja. glaube, das ist genau das, was bisher viel zu wenig passiert, ne? Es sind vor allem Erwachsene, die über dieses Thema reden und das dann aber auch wieder tabuisieren. während gerade Kinder und Jugendliche, die ja eben oft einen offenen Umgang damit absolut zu schätzen wissen, weil sie einfach Fragen dazu haben, dass die in dieser ganzen Debatte viel zu wenig vorkommen. Das stimmt absolut. Und es kommen ja auch die Eltern in Wahrheit viel zu wenig vor. Also wenn jetzt diese Skandalartikel veröffentlicht werden, heißt es immer, es gibt so einen Sturm der Eltern. Die Eltern sind entrüstet, aber ganz ehrlich, in dieser ganzen Zeit, wo wir jetzt halt auch medial präsenter waren, gab es keinen einzigen Workshop, der abgesagt wurde. Es gab keinen einzigen Anruf von Eltern, die irgendwie gemeint haben, oh mein Gott, was macht ihr da? Im Gegenteil, es gab das gleiche positive Feedback wie vorher auch. Und sogar noch mehr Anfragen. Also wir haben echt eine lange Warteliste von Schulen, die wir heu also in diesem Schuljahr nicht mehr bedienen können, weil eben die Förderungen nicht hoch genug sind, dass wir alle diese Schulen abarbeiten könnten. Und wir das auch also fast nahezu kostenlos für die Schulen anbieten, weil wir einfach möchten, dass alle den Zugang zu sexueller Bildung haben können. Also wir haben von diesem Sturm und dieser Entrüstung der Eltern nichts gemerkt, ganz im Gegenteil. Also ist da wieder ein anderes Bild eigentlich Ja, erzeugt werden soll, ja. und da sieht man halt schon auch, wie mächtig Medien sein können auch. Also es gibt ja viele Personen, die sagen, naja, das, was in der Zeitung steht, das stimmt. Ganz klar. Aber ich habe selber auch früher mal fürs Radio gearbeitet und auch war journalistisch tätig und ich weiß selber sehr gut, wie man mit Worten einfach Diskussionen lenken kann. Genauso wie es halt einen Unterschied macht, ob ich über Vergewaltigung schreibe oder über eine Sexattacke. Ja, ich fand auch, das war eine der absurdesten Schlagzeilen, als die sexualisierten Übergriffe in Köln an Silvester waren. Dann gab es irgendwas bei der Bild-Zeitung mit ein Sexverdächtiger gefasst. Also, wo ich immer noch frage, was ist ein Sexverdächtiger eigentlich? Also, ja, völlig, völlig bizarr. Aber wenn man euch jetzt auch unterstützen möchte mit dem, was ihr tut, wie geht das dann am Also, besten? Einfach auf die Kampagne zum Beispiel hinweisen? ja, auf die Kampagne hinweisen, Kommentare hinterlassen, auch im privaten Umfeld überhaupt, also das Thema mal zur Sprache bringen. Also es wäre schön, wenn das einfach so ein Impuls ist für etwas, für eine gesellschaftliche Diskussion. Diesen Podcast teilen natürlich zum Ja, Beispiel. Podcast teilen. Wir würden uns im Moment ganz ehrlich auch über Spenden freuen, weil Ja, wenn klar. uns wirklich die Förderungen gestrichen werden, dann ist das auch existenzbedrohend für den Verein. Ja, auf jeden Fall. Und ja, also generell, und es ist auch ein Aufruf zur Solidarität. Also das, was man ja schon merkt in den letzten Jahren, dass progressive Vereine, Einzelpersonen, Initiativen sehr stark angegriffen werden. Und auch wenn sie von öffentlichen Förderungen leben, auch teilweise kaputt gespart werden. Und dass es immer weniger gibt, die sich dann trauen, aufzustehen und auch solidarisch zu reagieren. Und gerade in einem sehr liberalen Spektrum habe ich so das Gefühl, dass es wenig Solidarität gibt. Also, dass man oft einfach so einen Erschöpfungszustand hat, wo man sich denkt, puh, vielleicht ändere ich mein Profilbild bei Facebook noch auf Je suis Charlie, aber sonst möchte ich heute nichts mehr damit zu tun haben, weil es mir zu viel ist, weil es auch anstrengend ist, weil man sich ja auch angreifbar macht, wenn man sich sichtbar macht. Aber du hast ja selber eben mit Ausnahmslos und dem feministischen Netzwerk, das du ja mit ins Leben gerufen hast, ja auch schon zu dieser Solidarisierung auch aufgerufen und solche Demonstrationen und Proteste wie gegen das Abtreibungsverbot in Polen oder diese Women's March-Bewegung, die jetzt der Anfang des Jahres war. Also da bin ich immer wieder ganz ergriffen, dass es wirklich noch Personen gibt, die auf die Straße gehen, weil wann, wenn nicht jetzt? Also ich habe so das Gefühl, es ist gerade so an der Kippe. Es gibt überall in ganz Europa so einen Rechtsruck. Und wieder zurück zu traditionellen Werten und wo diskutiert wird über Versammlungsverbote und so weiter und so fort. Wobei ich mich fast schon immer dagegen wehre, das so als traditionelle Werte zu Ja, bezeichnen, weil stimmt was auch. Tradition kann auch was Schönes Ja. sein, aber Tradition heißt in diesem Fall eher so, ja, diskriminierend und menschenfeindlich. Da, mit der Tradition will ich nichts zu tun haben, ehrlich Ja. gesagt. Ja, nee, aber da hast du recht. Also ich habe auch teilweise das Gefühl, dass es manchen dann, die noch sich solidarisch zeigen, dann aber trotzdem leichter fällt, das eben mit anderen Ländern zum Beispiel zu tun, aber weniger zu gucken, was passiert eigentlich zum Beispiel bei mir zu Hause. Und das, also das Optimale wäre natürlich zu sagen, ich kann mich genauso mit den Protesten in Polen solidarisch zeigen und trotzdem gleichermaßen darauf aufmerksam machen, wie reproduktive Rechte zum Beispiel in Deutschland, Österreich oder auch der Schweiz angegriffen werden. Ne? Also das, glaube ich, muss möglich sein, gerade in einem feministischen Kontext da auch das weitgreifender zu Und das kann man betrachten. Ja. einerseits im Kleinen, indem man ja einfach auch in seinem Umfeld Dinge zur Diskussion stellt oder sie einfach auch, ja, mit seiner Haltung positioniert. Und für mich ist es auch dadurch, dass ich ein Kind habe, dass ich mir denke, ja, aber in was für einer Welt möchte ich, dass mein Sohn aufwächst? Also ist es jetzt, werfe ich die Flinte ins Korn und gehe dann ins, keine Ahnung, ins Exil und mache Strandbar in Mexiko auf, weil mir das alles zu viel wird, oder Ja. versuche ich vor Ort was mit zu verändern? Aber jetzt wäre der Zeitpunkt dafür. Also noch haben wir eine Demokratie, noch haben wir den digitalen Raum, uns wird noch nicht das Internet abgedreht. Noch können wir Ja, es tun. nee, das ist auf jeden Fall. Und solange müssen wir unsere Stimme erheben und ja, und bestimmten Diskussionsspielraum, ja, bestimmten Diskussionsräumen einfach auch die Stirn bieten. Ich habe immer wieder mal früher so Vorträge gemacht über Facebook für Personen, die dem sehr skeptisch gegenüberstehen oder über Social Media sehr skeptisch gegenüberstehen. Kenne ich, ja. Und die haben einmal gesagt, ja, aber da ist so viel Blödsinn drinnen und so weiter. Und ich habe gesagt, naja, aber das Netzwerk, das ich in Facebook habe, zeigt halt viel mehr über, mit welchen Personen ich zu tun habe, als über das Netzwerk selbst. Und ich gestalte es halt einfach mit. Und wenn Ja. ich den Spielplatz nur denen überlasse, mit denen ich nicht einer Meinung bin, dann brauche ich mich ja nicht wundern, wenn die die Diskussion anführen. Ja, wenn wir nach Insofern, denen zuhören, die brüllen, dann haben wir halt alle verloren, genau, ne? insofern versuchen wir nicht zu brüllen und ganz unaufgeregt über das Thema Sexualität zu sprechen. Ach, wunderbar, hast du das jetzt hier noch ein Schlusswort dazu gebracht. Dann ja, vielleicht noch mal ganz zum Schluss noch mal für alle, wo können wir dich und deine Arbeit finden und ja, was möchtest du sozusagen jetzt hier noch mal erwähnen Also unseren rund ums Verein Thema? findet man auf liebenslust.at, weil Sexualität ja was ganz was Schönes ist eigentlich, deswegen auch die Ja. Liebenslust. Und mit / unaufgeregt oder einfach den Menüpunkt unaufgeregt oder einfach Hashtag unaufgeregt googeln, findet man die Kampagne. Und gerne, gerne Kommentare hinterlassen und teilen. Und wie gesagt, über Spenden freuen wir uns natürlich auch sehr. Und mehr Impulse setzen, über das Thema zu sprechen, auch im sozialen Umfeld. Das wäre uns wichtig. Und ansonsten findet man mich und meinen Blog, der jetzt ein bisschen auch aufgrund meines Engagements für Lebenslust ein bisschen, wie soll ich sagen, geschlafen hat, aber es gibt trotzdem sehr viele Inhalte drauf. Mein Blog findet man unter krachbum.com. Kann man auch googeln, sonst mit Krachbum und Lifestyle, Sex und Elternschaft, wo es auch einige Tipps für Eltern gibt, zum Beispiel zum Thema Prävention von sexualisierter Gewalt. Das ist ein Schwerpunkt und auch einige Aufklärungsbücher rezensiert sind. Also alles, was eben Eltern, also Querschnittsthema Eltern und Sexualität, auch mit einem etwas unaufgeregten, manchmal ein bisschen aufgeregter, aber meistens eher unaufgeregten Zugang dazu. Ja, Ja, und wunderbar. genau, auf Umstandslos.com möchte ich auch hinweisen. Ja, Das auch ganz ist toll. eine Plattform oder ein Magazin für feministische Mutterschaft, auf dem ich auch mitschreibe und das auch sehr, sehr vielfältige Gedanken sammelt zum Thema Mutterschaft, manchmal auch Sexualität und Ja, einfach reinlesen. Also es ist auch sowas zum Perspektiven eröffnen. Ja, kann ich auch alles uneingeschränkt empfehlen. Ein kleiner Drei natürlich, aber das sind unsere Hörer und Ah. Hörerinnen eh schon online. Das war jetzt gar nicht abgesprochen. Ja, aber super. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um mit mir darüber zu sprechen. Ich werde auf jeden Fall auch noch mal eine ausführliche Linkliste zu allen Punkten, die wir so angesprochen haben, natürlich auch noch mal all den Seiten, die du sowieso genannt hast, erstellen, damit ihr das dann auch noch mal in dem jeweiligen Eintrag auf kleiner3.org finden könnt. Und ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen, vielen Dank. Mach weiter so. Ja, danke. Du auch. Und ich werde euch auf jeden Fall sehr solidarisch weiter unterstützen mit der wichtigen Arbeit, die ihr macht. Danke sehr. Ja, ansonsten bedanke ich mich bei euch allen fürs Zuhören und hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß an dem Gespräch wie ich, habt vielleicht auch neue Erkenntnisse gewonnen. Was ihr zu tun habt, wisst ihr ja, Kommentare hinterlassen, über Sex sprechen und die wichtige Arbeit der Sexualaufklärung und auch Spenden für diejenigen Vereine und Organisationen, die sich schon um dieses Thema kümmern. Wir sind dann demnächst mit einer neuen Folge für euch wieder da. Thema werdet ihr dann wie immer ganz spontan herausfinden. Ansonsten in der Zwischenzeit findet ihr alles rund um Kleiner 3 natürlich auf kleiner3.org, im Internet, ansonsten auf Twitter auch unter kleiner-3 als Zahl. Da findet ihr uns und auf Facebook unter Wir sind Kleiner 3. Ja, dann sage ich einfach mal an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal.